Mann geht es nur einmal da, und der alles für Europa und Deutschland hat. Man soll ihn vergessen, man soll ihn verachten, doch darüber können wir nur lachen, denn wir werden ihn weiter lieben und ehren. Yeah.